Guten Abend und herzlich willkommen hier zu einer Sendung Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Heute sind wir trotz des Abends eine Herrenrunde. Und zwar bin ich hier mit Jochen Balzer hier im Studio. Ja, und der Jürgen Greiner, der sprach gerade. Danke. Das Thema heute lautet: Endet die neoliberale Illusion? Ja, seit dem Zweiten Weltkrieg dominieren der Neoliberalismus unsere gesellschaftlichen Entwicklungen. Aktuell gibt es Zeichen für das Ende dieser Ära. Das mag vielleicht noch etwas überraschend sein, aber vielleicht ist das das Spannende auch des Abends. Und da bin ich auch, bin ich auch sehr interessiert oder sehr aufgeregt, dass das uns gut gelingen mag. Gerade aus Bereichen, die die stärksten Befürworter und Profiteure in den vergangenen 70 Jahren waren, kommen eigentlich diese Kräfte, das sind ja gar keine direkten Zielsetzungen, sondern unbewusste vielleicht Richtungen, die das Ende des Neoliberalismus darstellen können. Und jetzt darf ich noch auch mitteilen, dass wir von der Felix Sakowitz in der Technik begleitet werden, der heute den ganzen Abend an den Reglern sitzen wird, nicht nur in der Sendung hier. Und also Neoliberalismus, das Ende ist unser Thema. Wir beobachten ja immer sehr auch die Medien und uns fällt immer wieder auch was auf. Und das wäre vielleicht auch erstmal so ein Einstieg, denn Jochen, dir ist auch noch was anderes aufgefallen, dass wir hier zum einen Tag der Sendung vielleicht einfach mal so hineinbringen können. Vielleicht kannst du erzählen uns davon. Ja, ich will zunächst mal auch sagen, dass unsere Themenwahl auch was damit zu tun hatte, dass die Zeiten ja erstaunlich bewegt sind. Also da gab es eben diesen G7-Gipfel in Kanada, der dann zu einem G6+1-Gipfel wurde und wo halt schon irgendwie krass etwas zerbrach, war die sogenannte Wertegemeinschaft, da kann man auch sehr viel Kritisches dazu sagen natürlich, aber trotzdem ist es ein starkes Zeichen an der Wand. Dann geriet plötzlich unsere Regierung ins Wanken durch merkwürdige Spiele, würde ich mal sagen, die gerade von der CSU Bayerns ausgehen. Und ich will jetzt gar nicht noch weiter aufzählen. Jedenfalls merkten wir, da ist einiges ganz irritierend stark in Bewegung. Und das, da wollten wir jetzt nicht dran vorbeigehen. Und dann war es aber so, dass bei einem unserer Treffen zufällig am selben Tag, das war Mittwoch, Süddeutsche vom Mittwoch, den 13. Juni, und da gab es dann, also um mal mit was Schönem oder relativ Positivem anzufangen, da gab es dann also einen Artikel über einen Herrn Holger Bingmann, er wird so vorgestellt, ist Pressegroßhändler, Hochschulgründer und Herbergsvater für Berliner Blogger und Kreative. Also er ist wohl beruflich geschäftsführender Gesellschafter der Melo Group und die hat also mehr mit Zeitungen eigentlich ursprünglich zu tun. Und da wird dann also, findet sich dann also der Text: Bingmann hat inzwischen ein Faible für den Wandel. Das war nicht immer so. 20 Jahre lang war er ein klassischer Patriarch. Irgendwann aber merkte er, dass Struktur und Kultur seiner Melo-Gruppe immer größere Reibungsverluste produzierten, angesichts der Firmenzukäufe und des Wachstums von 100 auf 2000 Mitarbeiter. Er engagierte einen Coach, erst für sich, dann für die Führungskräfte. Er erlernte einen neuen Führungsstil und stellte einiges auf den Kopf. Und dann kommt also das Zitat: Wir haben Arbeitsplatz und Arbeitszeit freigegeben. Und es funktioniert. Ich bin von der höheren Kreativität überzeugt. Zitat Ende. Vielleicht, sagt er, sitze dann mal einer früher im Biergarten, dafür aber schaue er abends nochmal in seine Mails. Wir haben heute einen viel entspannteren Umgang miteinander. Nun, mit den Mails, das ist auch natürlich auch problematisch. Trotzdem dachten wir uns, also ein Arbeiten unter diesen Umständen, also keine Festsetzung von Arbeitszeit, keine Pflicht irgendwo anzutanzen, das wäre doch auch für uns alle was. Und was ich drin höre, ist, dass man Freiheit gibt und dadurch etwas Produktives, ein neuer Raum, etwas Kreatives daraus entstehen kann. Und ich denke, auf diesen Gedanken werden wir aus einer anderen Perspektive dann im Laufe der Sendung auch nochmal zurückblicken. Genau. Und deswegen einfach mal so im Raum, aber halten Sie es mal im Hinterkopf, dieses Thema, dass sich etwas am Arbeitsmarkt tut. Das ist ja nicht das einzige Unternehmen, das haben ja viele Konzerne und Unternehmen für sich entdeckt. Und das hat auch was mit dem technologischen Wandel in der Arbeitswelt natürlich auch zu tun. So, machen wir erstmal Musik einfach zum Einklang. Und I'll Be the One heißt der Titel von Scream Incorporation. Just the same old cloudy weather. Sun comes through, but it's still not getting better. Something's really missing, but is there something gained? Question. It happens like it happens. There's no one else to blame. And all I gotta say is keep on holding on, holding on. Keep on. Ja, das Thema unserer heutigen Sendung lautet, endet die neoliberale Illusion? Und das ist natürlich schon eine wagemutige These, denn die ist eigentlich ein Stück weit vielleicht unvorstellbar, denn letztendlich sind wir alle irgendwo in dem Aufbau der neoliberalen Ära seit dem Zweiten Weltkrieg leben wir darin oder sind da, wir beide zumindest in der Phase geboren. Also wir kennen eigentlich jetzt mal hier gar nicht so viel anderes oder schon auch verschiedene Nuancierungen. Und dass das jetzt plötzlich eine Kehrtwende erfahren soll oder könnte, das ist ja schon ein Novum an Gedanke. Aber beginnen wir erstmal vielleicht mit den Blicken nach USA, die durch Donald Trump sehr eigentümlich geführt werden unter dem Schlagwort America First. Naja, also zunächst mal bin ich ja doch fast sprachlos oder jedenfalls sehr irritiert. Da kommt ein Präsident, sagt America First, und dann kann man sich doch wirklich mal überlegen, also seit dem Zweiten Weltkrieg, ich meine, was hat die USA anderes gemacht als die ganze Zeit America First? Also wie kommt der auf die Idee oder dass er das überhaupt hinkriegt, dass ein paar Leute da mitgehen, in der Behauptung, dass irgendwie die USA im kapitalistisch geprägten Weltwirtschaftssystem benachteiligt gewesen wären. Also das geht ja schon bei Bretton Woods los, also auf dem Weg zu unserem Treffen hier, da habe ich schon länger so zu Hause eine Biografie von dem Keynes, Maynard Keynes. Also Bretton Woods war die große Konferenz 1944, in der das Weltwirtschaftsgefüge vereinbart worden ist, wie zum Beispiel Ölhandel über Dollar und verschiedene marktpolitische Leitlinien. Und naja, das feste Währungssystem, das lange gegolten hat bis in die 70er Jahre, die festen Wechselkurse. Genau. Und sag mal, der Hintergrund war schon, dass man sich damals wahrscheinlich bewusster war als heute, wie stark eben die Weltwirtschaftskrise ab 1929 den Aufstieg der Faschismen in Europa begünstigt hat. Und dass dieser, also sagen wir, einem Neuanfang in der Weltwirtschaft zentrale Bedeutung zukommt, wenn man jetzt diese furchtbare Zeit hinter sich lassen will. Also es ging um eine Rekonstruktion der Weltwirtschaft. Und Keynes, der wirklich brillant war, hat halt also das Konzept eingebracht, dass er sagte, es ist eigentlich notwendig, eine Weltwährung zu entwickeln. Mhm. Und zwar so, dass sozusagen die Weltwährung ist fiktiv, Bancor nannte er das, und Es gibt festgelegte Wechselkurse aller Währungen zu dieser Weltwährung. Dadurch sind im Grunde alle Währungen wie Ausdrucksformen der einen Währung. Und Gold als Referenz hat da auch noch eine Rolle gespielt, wobei im Endtext das nicht mehr hineingekommen ist. Nee, das wollte Keynes auch nicht. Keynes fand es total veraltet. Also die Goldbindung. Wobei das noch in den Texten noch anfangs wohl drin gestanden hatte noch. Und am Schluss ist Gold noch gestrichen worden und Dollar hineingeschrieben worden. Ja, nun, Keynes wollte Bancor. Er wollte ein neutrales Weltgeld. Aber die Amis sahen das überhaupt nicht ein, weil sie waren ja die eigentlichen Sieger. Und er wurde ja auch auf einen ganz anderen Verhandlungsstrang gesetzt gehabt, der dieses Thema dann gar nicht behandelt hat während den Verhandlungen. Und das wurde dann in einer Gruppe, wo die Amerikaner drin waren, haben die das dann festgezogen, was ich mal mitbekommen habe. Naja, weil sie, also die haben dann eben den Dollar durchgesetzt als Leitwährung. Und die Folge, also daraus ergibt sich schon sehr viel, weil dadurch war halt klar, dass weltweit auf Dauer immer eine Nachfrage nach Dollars bestehen würde. Genau. Also die US-amerikanische Nationalwährung, also das war jetzt schon krass, America First, war zugleich Weltleitwährung. Wichtige Themen des Handelsaustauschs, gerade Erdöl, aber auch andere Rohstoffe, gehen über Dollar. Alle Länder brauchen Dollars. Mhm. Amerika konnte Dollar drucken bis heute, so viel es will. Kriegt immer Abnehmer dafür. Der Kurs bleibt trotzdem einigermaßen stabil. Und deswegen hat Amerika eigentlich tendenziell unbegrenzt Kredit. Genau, also, und dann auch noch mit ihrem Außenhandelsdefizit, dass sie letztendlich mehr importieren als exportieren, heißt das, dass die Dollar in das Ausland kommen. Und gleichzeitig haben sie dann den Ländern auch ihre Staatspapiere dann als Finanzvermögen dann auch verkauft, um sich wieder die Bar-Dollars zurückzuholen und Schuldbriefe dort, gegen Schuldbriefe zu tauschen, um letztendlich beständig liquide zu werden. Also es war America First in einer Form, wo Amerika an vorderer Stelle gestanden ist, aber in einem Zusammenspiel mit allen Ländern in der Welt. Und es gibt ja auch, als du America First angesprochen hast, diese Änderung, dann es gibt ja auch diese Bemerkung, dass es ja nicht America First eigentlich ist, was Donald Trump macht, sondern America Only. Ja, ich meine, man könnte auch sagen Trump Only. Ja, also wenn man jetzt auch wirklich hinschaut. Gut, er hat vielleicht schon Amerika im Blick, aber es ist schon eine sehr eingeengte Sichtweise, die er hat. Scheuklappen hat er sehr viele auf. Ja, es ist auch für mich die Frage, ob er wirklich die komplexen Interessen des US-amerikanischen Imperialismus erfasst. Ja. Also, wobei das, also für mich war erstmal auch wichtig oder zu sehen, also das eigentlich, ich meine, das war, so ging die Sache los mit Bretton Woods. Dann wurde später der Internationale Währungsfonds gegründet, die Weltbank gegründet. Das hing alles noch mit der Konzeption von Bretton Woods zusammen. Da war ja auch die Idee damals vom Keynes, der stark eben der gedankliche Vater des Ganzen war, dass eben es eine Weltzentralbank geben würde und dass praktisch die Negativsalden und die Positivsalden, also die Überschüsse und die Unterschüsse der miteinander Handel treibenden Länder, über diese Weltzentralbank ausgeglichen werden würden oder die würden über diese abgewickelt zunächst mal und sowohl die, die Unterschüsse hatten, die Negativsalden hatten, als auch die, die Guthaben hatten, sollten beide Strafzinsen zahlen, weil Keynes der Ansicht war, die Länder, die ständig Überschüsse produzieren, die sollen auch genötigt werden, was dafür zu tun, dass ihre Bilanzen wieder ausgeglichen werden. Also diese einseitig egoistische Politik, die Deutschland zum Beispiel gemacht hat, Germany First, seit Jahren, wäre dann auch so nicht möglich gewesen, sondern er hätte halt die Länder, die Überschüsse haben, genötigt, dass sie was tun, um ihre Binnennachfrage in Gang zu bringen, ihre Importe zu erhöhen, damit die anderen wieder eine Chance haben, einen Ausgleich zu erreichen. Auf jeden Fall über Jahrzehnte hat letztendlich unter einer Regie Amerikas die Welt so funktioniert, wie es auch für Amerika günstig gewesen ist. Und es gibt ja auch die große Organisation, diese World Trading Organization, also die Welthandelsorganisation mit Sitz in Genf, die auch ganz klare neoliberale Ziele in ihrem Satzung oder in ihrer verfolgt. Das eine ist die Nichtdiskriminierung, das heißt, dass alle miteinander gut handeln können, Und das ist vielleicht wichtig, diese Begriffe einfach mal zu halten, denn dann, wenn man da dann die amerikanische derzeitige Politik dagegen spiegelt, dann wird manches klar. Abbau von Handelsbarrieren und dem Zoll, das ist ein Ziel. Also der freie Handel, wirklich neoliberale Ziele drücken sich da stark aus. Reziprozität, das heißt die Verlässlichkeit aufeinander, und Multilateralismus. Ja, danke. Das heißt letztendlich, dass nicht es bilaterale oder Abkommen zwischen ein paar Ländern gibt, sondern dass es für alle gültige Abkommen gibt. Also so etwas wie TTIP oder sowas ist nicht in der Idee von der WTO drin, sondern es ist eigentlich dann weltumspannende Vereinbarungen, an denen jeder teilhaben kann. Also Chancengleichheit stehen da auch im Blickfeld drin. Und nicht überraschend wird über einen WTO-Austritt nachgedacht oder ist er verkündet? Nee, soweit. Aber er will sich einfach gar nicht mehr an die Regeln halten. Er will sich nicht mehr an die Regeln halten. Also letztendlich sind diese Regeln, also die ganze Politik von Donald Trump mit jetzt den Handelszöllen, mit allen Dingen, die er jetzt macht, sind eigentlich gegenüber dieser WTO, und die ist schon eine internationale Institution für den Neoliberalismus, setzt er sich dagegen. Ja, wobei ich vielleicht noch kurz bemerken möchte, dass America First, das hieß ja seit dem Zweiten Weltkrieg auch eine Serie von gewalttätigen Eingriffen der USA in die gesellschaftliche Entwicklung vieler Länder. Also ich will mal an den Putsch gegen Mossadegh im Iran 1953, 1954 Guatemala oder sag mal diese Einrichtung von Diktaturen systematisch in Südamerika im Laufe der 70er Jahre oder die Kriege unter Reagan, also in Nicaragua, in Angola, in Mosambik, in Kambodscha. Ja, Südjemen war, glaube ich, auch dabei. Also eine riesige Folge von gewaltsamen Eingriffen, die allesamt das Ziel hatten, eben die bestehende, von den Interessen der USA geprägte Weltwirtschaftsordnung zu verteidigen. Und da ist es natürlich ganz erstaunlich, wenn dann der Präsident plötzlich sagt, wir waren immer benachteiligt. Ja, und da passt vielleicht sehr gut auch unser folgender Musiktitel, der heißt nämlich Modern Hero, und vielleicht sehen Sie parallel zu dem, was wir gesprochen haben, und der Interpret heißt Colony. Colony. die Ära des Neoliberalismus ändert vielleicht. Das ist unsere These, oder dass sie ändert, ist unsere These. Vielleicht müssen wir aber auch noch ein bisschen den Begriff des Neoliberalismus, das Neoliberale, ein wenig auch noch ein bisschen erläutern oder auch mal verständlich machen, was wir darunter meinen. Ja, das ist natürlich hier jetzt nur in groben Zügen möglich. Also ich würde ja sagen, es stimmt schon, dass das neoliberale Monster sich nach dem Zweiten Weltkrieg zu entwickeln begann. Aber zunächst mal war ja, sagen wir, in Deutschland schon was anderes sehr stark. Ich habe ja Keynes erwähnt. Ich habe da die Biografie von Wilhelm Hanke gelesen. Der war also wichtig mit der Zusammenarbeit mit Karl Schiller. Das war die Globalsteuerung unter Willy Brandt. Mhm. Ne? Und das war natürlich ein ganz anderes Denken. Also was ich das teile, ist eher nicht neoliberal, sondern eher so das Thema des sozialen Liberalismus vielleicht zu sortieren, Keynes. Ja, oder so Keynesianismus. Ja. Ne? Also durchaus kapitalistisch, aber halt mit einem Blick auf Kreisläufe. Also ich finde, das ist so das, was auch fasziniert. Also dass man halt im Blick hat, also wo Nachfrage ist, muss auch Angebot sein, sonst kann es nicht klappen. Mhm. Und das schon irgendwie ein Bewusstsein zumindest mitschwingt, dass Aufgabe des Wirtschaftens eigentlich ist, uns alle zu versorgen. Ne? Also, dass man die breite Bevölkerung nimmt. Man muss ja sagen, dass für Keynes und seine Leute war eigentlich es ein ernsthaftes Ziel, Vollbeschäftigung. Was bedeutete, jeder Mensch sollte die Möglichkeit, also die Steuerung der wirtschaftlichen Zusammenhänge sollte so erfolgen, dass das Ziel erreicht würde, dass jeder Mensch die Chance hat, überhaupt das zum Leben Nötige zu verdienen. Also aus deren Sicht steht im Neoliberalen eben nicht die Gier im Vordergrund, sondern eigentlich ein volkswirtschaftlicher Mechanismus, der zu Wohlstand führt, zu breitem Wohlstand und zu einer eigentlichen integrativer Ansatz gewesen wäre. Ja, der ist auf Schwierigkeiten gestoßen. Da können wir jetzt nicht so drauf eingehen. Dieser Ansatz, aber das Interessante beim Neoliberalismus ist eigentlich, denke ich, dass er überhaupt nicht mehr sich groß Gedanken macht, wie geht's allen, sondern er sagt, wir setzen auf die Initiativkraft der Einzelnen und alles, was auf Solidarität beruht, auf gesellschaftlichem Zusammenhang beruht, das sind eigentlich eher Hemmschuhe, den zentralen Motor wirtschaftlichen Fortschritts behindern. Darin haben sie eben auch an Adam Smith angeknüpft, weil der auch schon gesagt hatte, also der Gemeinschaft geht es am besten, wenn die Einzelnen die freie Bahn haben, sich voll einzusetzen für ihre Einzelziele in der Wirtschaft. Und das bezieht sich jetzt nicht auf die Unternehmer, sondern eigentlich auf alle Menschen, die dann unternehmend in ihrem Leben, also das meint nämlich nicht wirtschaftlich nur, sondern allgemein, das kann man auch allgemein etwas verstehen, das Ganze. Klar, also ich denke, da kam auch immer eine politische Seite hinzu, also dass man auch wirklich sozusagen in der Konfrontation mit den Realsozialismen die Idee des Solidarischen den Menschen gründlich austreiben wollte. Und dadurch auch, sagen wir mal, die Menschheitsentwicklung in gewisser Weise auf das Niveau, sagen wir mal, des Besitzindividualismus des 18. Jahrhunderts festbinden wollte. Ja? Und natürlich hat man es in der Hinsicht weit bringen können, weil wenn man die Menschen alle einzelnen Existenznot stürzt, dann sind sie ja gezwungen, durch ihre Bedürfnisse eben sich nur auf sich bezogen zu betätigen. Ne? Und man hat ja mit äußerster Brutalität durch diese IWF-Programme in den Entwicklungsländern solche Wirtschaftsentwicklungen erzwungen. Ja, das heißt die Öffnung der Märkte, sodass jeder sich an dem anderen beteiligen kann. Das heißt, ich konnte quasi den Hafen in Piräus kaufen oder die Cognac-Fabrik in Armenien. Dafür, dass die am internationalen Markt oder am internationalen Handel und Spiel teilhaben dürfen, in der WTO mitspielen dürfen. Das Schwierige, denke ich, dass auch, also diese zusammen mit der rasanten technischen Entwicklung schuf ja diese neoliberale Orientierung, auch Freigabe der Wechselkurse, Deregulierung, eine, man kann schon fast sagen, entsetzliche Dynamik in den wirtschaftlichen Vorgängen, auch eine ganz schnelle Steigerung von Vermögensungleichheiten weltweit. Und um das überhaupt zusammenzuhalten, brauchte es aber zumindest den Anschein einer Ordnung. Mhm. Und ich denke, solche Einrichtungen wie die WTO, die haben einfach eine große Bedeutung als legitimatorisch. Also der Anschein, es gibt einen Rechtsrahmen, in dem sich alle bewegen. Mhm. Und insofern ist trotz dieser rasanten, ungezügelten Entwicklungen, trotz der ungeheuren Verheerungen, die auch damit zum Teil wirtschaftlich einhergehen, ist das Ganze in einen weltweiten Ordnungsrahmen eingespannt. Wenn wir mal so ein bisschen reinschauen in die Entwicklung des Liberalismus, dann ist es eigentlich ein Thema, das im 18. Jahrhundert entstanden ist. Mhm. Adam Smith, John Locke werden als die ersten Betrachter oder Philosophen zu diesem Thema genannt. Und das ist ja auch eine Sache, die dann zu einem wirtschaftlichen Wohlstand, zur Industrialisierung auch vielleicht beigetragen hat. Einher war das natürlich noch durch sehr starke Imperien natürlich noch verbunden, das British Empire, das Habsburger Reich, und so gab es noch große Osmanische Reich, da gab es eine große Machtinstrumentarium. Das hat ja auch noch lange zu Wohlstand und bestanden. Zusammenbruch würde ich so ein bisschen, der finale Zusammenbruch dürfte der Erste Weltkrieg dann sehr stark gewirkt haben. Und da ist der Liberalismus dann sehr stark gestockt und in einen Nationalismus umgekippt, weil sich dann auch die Staaten aus diesen Imperien herausgelöst haben und erstmal ein Selbstbewusstsein entwickeln mussten. Da waren große Defizite vorhanden. Und das Ganze hat in den Zweiten Weltkrieg geführt. Das ist jetzt ein bisschen vereinfachtes Schema, was ich jetzt, aber es hat eine gewisse Linie. Dazwischen die Weltwirtschaftskrise. Die Weltwirtschaftskrise, danke. Und der Zusammenbruch des Nationalismus dann letztendlich mit dem Zweiten Weltkrieg. Und seither haben wir so diese Linie des Neoliberalen. Und jetzt kommt wieder eine Gegenbewegung, wieder ein Zusammenbruch und die Reaktion scheint im Moment wieder Nationalismus zu sein. Also ein Rückgriff in eine Phase, die uns schon in Gedeih und Verderben geschickt hat. Jetzt kommt erstmal Musik, ne? Sollen wir erstmal Musik spielen? Ja. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt. Also, dann haben wir When It Comes to the End, heißt der Titel. Und die Künstler... Rin, glaube ich, ist es, heißt Amity in Fame. Something feels like Ja, jetzt müssen wir ein bisschen tiefer in die Begründung des neoliberalen, des Endes des neoliberalen Ära hineingehen. Und du hast gerade gesagt, da denkst du erstmal an Obama oder da willst du an Obama einsteigen mit dem. Ja, als Beispiel. Also ich habe gerne Reden von ihm gehört und man kann gewisserweise sagen, ich liebe ihn und seine Frau, also weil sie auch wirklich wichtige Dinge zum Ausdruck gebracht haben. Aber zugleich war er ein auf seine Weise fähiger US-imperialistischer Politiker. Ja. Und da kann man vielleicht ein bisschen deutlich machen, was jetzt zerdeppert wird. Also ich denke mir, diese neoliberale Welt, neoliberal durchstrukturierte Welt, da gibt es ja dann die Folgen im Gesundheitswesen und im Bildungswesen, also da könnte man lange darüber reden, über die fürchterlichen Zergliederungsformen, also die es auch alles hat. Aber die braucht natürlich schon auch einen Rahmen, einen Schein von Ordnung und auch von moralischen Werten. Ne? Also irgendwie den Anschein einer geschichtlichen Perspektive. Und ich würde sagen, Al Gore ist so ein anderer US-amerikanischer Politiker, Obama ja, eben auch. Ja. Leute, die praktisch, also wo man schon den Eindruck haben konnte, also die auf eine ganz fragwürdige Art haben sie aber eine Art Vision und dadurch ein gewisses Maß an kultureller Führerschaft. Dann wurden aber auch per Drohne eine Menge Leute umgebracht, ohne Gerichtsverfahren. Das lief auch. Das gehört zusammen und das ist auch zusammen. Gut, jetzt ist es aber so, dass eben Herr Trump diesen Himmel, diesen falschen neoliberalen Himmel oder diesen fragwürdigen neoliberalen Himmel systematisch zerdeppert. Ne? Der ja auch letztendlich übersieht, dass es breite Schichten gibt, die in diesem Sonnenschein daran nicht teilhaben. Und vielleicht ist in Amerika das eben genau der Ausgangspunkt des Ende des Neoliberalismus deswegen, weil dort es auch keinen unterstützenden staatlich-gesellschaftlichen Boden gibt, der ein wenig die negativen Auswirkungen auf die unteren Schichten in der Gesellschaft abfedert. Es gibt dort kaum soziale Absicherungen. Es gab nicht mal eine Krankenversicherung bisher. Und die will ja auch Trump wieder abschaffen. Aber das heißt, dort gibt es einfach Dinge, die das unhaltbar machen, das Ganze. Und daher kommt vielleicht dieser ganze Impuls aus der Bevölkerung heraus. Denn Trump kommt ja nicht aus dem Nichts heraus, sondern aus einer Wahl. Er hat ja nicht hier eine Macht ergriffen, sondern er ist ja gewählt worden als Präsident nach einem etwas eigentümlichen amerikanischen System, aber immerhin. Ja, und also für mich knüpft sich eben daran, sagen wir mal, die Frage oder die Hypothese, dass sein Aufstieg einfach ein Zeichen ist, dass eben wirklich eine Ordnung, die letztlich auf Brutalität, auf Ausschluss breiter Schichten beruht, eben jedenfalls in dieser Gegenwart nicht lange zu halten ist. Also weil da ist für mich schon die Frage, und da ist dann für mich auch eine gewisse Parallele zu Hitlers Aufstieg, zu den 30er Jahren, da gab es ja viele ähnliche Aufstiege von... Auch eine Brisanz quasi vorhanden, in dem Fall in Deutschland, durch den Versailler Vertrag zum Beispiel. Ja, aber was ich meine ist das Stichwort dysfunktional. Also es kommen Kräfte nach oben, die eigentlich in diesem komplex gewordenen falschen Zusammenhang, also die dann nicht begreifen und die jedenfalls nicht in der Lage sind, ihn weiter zu bedienen, sozusagen. Die nicht wissen, wohin es gehen soll, aber die merken irgendwo die Richtung, das wurde ja mit dem Begriff Establishment verbunden oder darüber ausgedrückt, die Richtung, die bisher vorhanden ist, wollen wir nicht mehr. Und die dann eine andere Richtung wollen und Hauptsache irgendwas anderes, egal was es ist. Ja, wobei das ja eigentlich alte Muster sind. Also der Nationalismus hat zentrale Bedeutung dafür, dass es überhaupt die Weltwirtschaftskrise so gab, weil halt jedes Land an sich dachte. Mhm. Und es ist für mich schon auch so eine symbolische Geschichte, dass G7 wurde gegründet, um künftig genau solche Entwicklungen zu verhindern. Das war als die Wechselkurse freigegeben wurden, als eben das System von Bretton Woods zerfallen war, Anfang der 70er, war das eben die Initiative, eben doch eine Basis zu finden, um sich wirtschaftspolitisch zu verständigen. Ja. Und dass das jetzt zerbricht, das ist halt, also ich meine, man kann das natürlich nochmal aufführen und nochmal eine Weltwirtschaftskrise provozieren und so weiter. Ne? Jetzt könnte man ja meinen, okay, ja gut, okay, wie lange wird Donald Trump am Ruder sein? Das werden jetzt 4 Jahre sein, also noch 2 Jahre und vielleicht bringen schon die Midterms, also die Zwischenwahlen im November eine Änderung, dass er schon in seinen Kräften beschränkt wird. Und ja, selbst wenn er nochmal wiedergewählt würde, dann wäre in 6 Jahren der ganze Thema vorbei und dann würde ja wieder vielleicht etwas anderes dann ans Ruder kommen und das wieder reparieren, was Trump hier oder rückkehren, was Trump hier eingeläutet hat. Ist das wahrscheinlich, wenn also, man die Büchse der Pandora geöffnet hat an der Stelle? Na, ich will nicht spekulieren, aber gerade heute in der Süddeutschen, der Leitartikel, also schreibt von der unglücklichen Situation der Demokraten in den USA. Ich denke, diese Dummheit hat halt jetzt erstmal ihre Chance und überall erheben sich ja kleine Trumpies überall auf der Welt, die das nachzubauen versuchen, bis nach Bayern hin. Und Trump baut auch seine republikanische Partei massiv um, indem dass er für diese Midterm-Elections sehr viele loyale, ihm ähnliche Kandidaten nominiert oder aufstellen lässt. Ja, und sag mal, ich finde es wichtig, oder für mich war wichtig zu sehen, also ich kann nicht einstimmen in den Aufschrei, jetzt ist die WTO in Frage gestellt, weil die Politik der WTO, das heißt der dogmatische Freihandel, das war zerstörerisch. Also, und ich bin natürlich gegen Trump, aber dann weiß man auch, es wird nicht reichen, zu hoffen, dass das dann bald vorbeigeht, sondern es braucht, da muss man schon anders ansetzen. Ne? Also, die jetzige Situation, sie werden ihn nicht so schnell losbekommen in den USA, also dafür spricht vieles, weil seine dummen Parolen zu eingängig sind. Und und das, was jetzt Risse bekommen hat, das ist auch nicht der Verteidigung wert. Ja, da ist einfach viel zu viel im Raum, was überhört worden ist, was übersehen ist in den zunehmenden, größer werdenden unteren breiten Schichten, was sich dort jetzt Ausdruck verschafft und einfach das, was heute, was in den letzten Jahrzehnten bestanden hat, zerstören will. Und vielleicht ist es auch an der Zeit. Und es ist natürlich ein Konzept, das nach hinten gerichtet ist, zurück, Nationalismus, also der Schritt, der jetzt eingeleitet ist mit Zöllen, Handelskrieg, mit Beschränkungen für China jetzt massiv, technologischer Art, mit dem, dass jetzt Harley-Davidson unamerikanisch wird und ins Ausland geht mit der Produktion, auch gleich attackiert wird. Das ist alles nicht erkannt bei ihm, dass das alles seine Wirkungen hat. Aber es wird Neues zum Entwickeln bringen. Ja, wir müssen damit ringen. Aber jetzt, es wird viel Nachteile noch geben. Klar. Jetzt sind wir schon wieder bei der nächsten Musik angelangt. Diesmal von Martinez und ich glaube, diesmal ist es wirklich eine Frau. Und der Titel heißt Rise. Time. Ja, also der Jingle passt ja nun ganz schön. Wir sind mal wieder überrascht, wie schnell die Zeit voranschreitet, wenn wir beim Senden sind. Und schlagen also jetzt mal entschieden den Bogen zum Anfang. Warum haben wir das Zitat am Anfang gebracht? Nicht, weil wir irgendeinen Unternehmer verherrlichen wollen, sondern weil darin symptomatisch etwas zum Ausdruck kommt, nämlich das Potenzial, also eines anderen Arbeitens, wo man eben nicht unter irgendeinem Zwang arbeitet, dass man das Überleben sichern muss, sondern wo ein Arbeiten, in dem die Sache im Zentrum steht, wo man auch die Lebensumstände hat, um sich auf die Sache konzentrieren zu können, was ja auch eben zu effektiv ist. Und das ist eigentlich das Gegenstück zu der neoliberalen Doktrin. Dass das doch gesellschaftlich da und dort aufkeimt, ist eben ein Zeichen, dass diese Doktrin, die so auf die Vereinzelung der Menschen setzt, out of time ist, dass wir Menschen heutzutage weiter sind als die Besitzbürger im 18. Jahrhundert. Dass es ganz zentral ist, immer wieder zu üben, zusammenzuarbeiten und zusammen Entscheidungen zu treffen. Das sind eigentlich die Dinge, die wir heutzutage lernen müssen. Also der Neoliberalismus wollte uns mit einem üblen Zauber festhalten in Vergangenheiten. Und vielleicht ist es gar nicht so, dass es hier nur auf die Arbeitswelten gilt, sondern dass es grundsätzlich mal um ein mehr Freiheit, mehr Vertrauen und ein anderes Zusammenwirken geht. In allen gesellschaftlichen Bereichen, nicht nur im Arbeitsleben und in der Wirtschaft. Und vielleicht, und nicht als Gegenposition nur zum Neoliberalismus, sondern eigentlich auch zu dem Nationalismus, der im Moment entsteht. Klar. Und vielleicht ist es eine weitere Form des Liberalismus, vielleicht Hyperliberalismus, vielleicht wird sich ein ganz neuer Begriff finden, ich habe keine Ahnung. Aber das Thema Freiheit hat ein zentrales Thema in der Menschheitsentwicklung. Die Menschheit, die Evolution strebt nach mehr Freiheit und Bewusstsein. Das gehört zusammen. Und der Rückschritt nach dem Nationalismus ist sicherlich nicht die Antwort auf eine Krise und auf die Schwierigkeiten und Nachteile, die der Neoliberalismus in seiner Praxis geschaffen hat, sondern es müsste eigentlich weiter in mehr Freiheit gehen. Und da denke ich mal, da sind natürlich auch solche Gedankenspiele und die Parallele auch zum bedingungslosen Grundeinkommen auch interessant. Vielleicht ist dabei mag man verschieden für oder gegen ein Grundeinkommen denken, aber wichtiger ist vielleicht sogar welche Haltung da dahinter steckt, welches Vertrauen, welche kreative Kraft da drin ist. Und die hat sowas sehr Ähnliches zu dem Herrn Bingmann, der ja letztendlich sagt, okay, es entsteht mehr, wenn ich Freiheit hineingebe. Und das ist eben auch etwas, was im Grundeinkommen enthalten ist. Das war jetzt eine Störung von außen. Genau. Klar, ich würde mal sagen, die Verbindung zum bedingungslosen Grundeinkommen, die Hörer und Hörerinnen, die uns schon öfter gehört haben, sie liegt sehr nahe. Dass wir einfach auch sagen müssen, das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Möglichkeit, unter den jetzt bestehenden technischen und wirtschaftlichen Situationen wieder die Situation der breiten Bevölkerung und gerade auch derer, die keinen ökonomischen Platz finden oder nur einen prekären Platz finden, die zu stabilisieren. Also gesellschaftlich überhaupt einen Boden zu finden, um wieder über den weiteren Weg nachdenken zu können oder den weiteren Weg entwickeln zu können. Also ich denke mir, diese brachiale Vernachlässigung und Auspressung der Schichten, die den Kürzeren ziehen unter der bisherigen technisch neoliberalen Entwicklung, die würde durch das bedingungslose Grundeinkommen ein Ende finden. Das ist die jetzige Situation ist eine schadensverstärkende Situation. Die Menschen werden ausgegrenzt, es geschieht Destruktives zu ihrem Leben und das ist destruktiv für alle. Wenn ich den umgekehrten Weg gehe, dass ich ihnen Raum gebe, um ihr Leben zu entfalten und auch einen Einklang zu ihren Vorstellungen zum Leben zu finden. Und dann ist es ein Beitrag, der ein Beitrag für alle dann ist, der nicht nur ihnen hilft. Ja, weil ich eben auch sagen würde, also das Thema Freiheit, klar, das ist zentral, aber zum Glück gibt es auch noch den Zusammenhang zwischen Freiheit und Liebefähigkeit. Ja. Und da denke ich, also das steht eigentlich an, also wo Freiheitlichkeit in die Wahrnehmung von Verbundenheit in Anteilnahme auch umschlägt. Und das, also da auch Formen zu finden, also ich denke, das ist eigentlich das, wo die Zukunft liegt. Und diese ganzen Nationalismen sind einfach Scheinlösungen, die ja faktisch wieder neue Zwänge in die Welt bringen. Weil dann geht es ja sofort los, wer ist jetzt ein richtiger Deutscher und wer ein falscher und so weiter. Da kann man ja nicht beschäftigt sein. Das heißt, letzten Endes sind das Formen ausschließender Zusammenschlüsse, die uns alle unglücklich machen. Und die Aufgabe eben der Zeit ist, diesen Moment des Endes des Neoliberalismus als einen Impuls zu verstehen, kreativ zu sein, um andere, neue Wege zu gehen, die nicht ein Rückwärts sind in den Nationalismus, so wie ihn jetzt Trump praktiziert. Er öffnet letztendlich die Tür, durch die er gar nicht durch will, nicht kann, in seinem Denksystem. Aber das können wir ja leisten. Und das ist das Interessante, Spannende. Und für mich gehört so auch noch eine Bemerkung zu mir. Für mich gehört zu dem Thema Freiheit auch immer der Begriff der Verantwortung. Und jetzt gehe ich ganz einfach und sage, dass ich auch mir selbst gegenüber verantwortlich oder Antwort geben kann für mein eigenes Leben. Also diese Selbstverantwortung. Das nicht aber im neoliberalen Sinne, sondern einfach, Moment mal, ist das, bin ich im Einklang mit dem, was mir wichtig in meinem Leben ist? Kann ich mein Leben ein Stück mehr so führen, wie ich es gerne tun würde. Das verwirklichen. Ja. Das ist für mich wichtig als ein erster Schritt. Ja, und das ist ein Punkt. Also die Fragen, wenn sie nicht schon längst da sind, kommen sie auf uns zu. Also das sind zentrale Fragen. Aber immer zentrale Fragen, die zugleich nur im Kontext zu lösen sind. Also wenn wir uns fragen, wo ist mein Platz in der Welt, dann finden wir immer auch, dass wir in Zusammenhang sind. Also, ja. Also letztendlich, dass den Abkehr von neoliberalen Fundamenten, das heißt freien Handel, freies Miteinander, denn jetzt Trump eingeht mit seiner Handelspolitik, mit seinen Zöllen und all diesen Gebaren, was er hat, das ist letztendlich eigentlich die Abkehr von dem Neoliberalen und die neue Türen öffnet. Er geht nach hinten mit seinen Türen, er geht nach hinten raus und die Aufgabe ist, dass wir nach vorne rausgehen in ganz neue Gedanken dazu oder Fragen, wie wollen wir miteinander, Gemeinschaft, Gesellschaft und unser Leben, unser eigenes Leben, unser gemeinsames Zusammenleben gestalten. Ja, also Trump ist im Grunde eine Gespenstershow und wir sollten uns nicht zu sehr davon beeindrucken lassen. Aber die Möglichkeiten schafft. Und das ist das Ambivalente darin für jetzt, die Geschichte. Ja. Jetzt nochmal Musik. Jetzt. Aber das ist jetzt sozusagen auch das Ende von unserer thematischen Auseinandersetzung hier. Und wir werden nach der Musik dann Hinweise und Termine haben. Musik haben wir den Song Strong. Vielleicht müssen wir auch stark von sein. Jack. Von, ja, ich würde wahrscheinlich J.K. J.K., okay. Weiß man nie genau, wie man da sprechen kann. Bitte. I feel like a lion, I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun. I feel like an energy is going inside my mind. A-Z, I'm so fun. Come on, let me breathe. Come on, let me breathe. Yeah, come on, let me breathe. Let me breathe. I know we'll let it. So, ich dachte, wir kriegen noch einen Jingle, aber da steht wahrscheinlich einer zu viel drin. Gut, dann kommen wir jetzt zu aktuellen und Terminen. Das 96. BGE-Café, also Café bedingungsloses Grundeinkommen, findet am Samstag, den 7. Juli statt, zwischen 13 und 15 Uhr im Sachs, also Hans-Sachs-Straße 5 im Glockenbachviertel. Jeder kann kommen, keine Anmeldung. Herzlich willkommen. Ja, und dann haben wir zu verkünden den Stammtisch der Initiative Grundeinkommen München am kommenden den nächsten Termin, und zwar Mittwoch, den 11. Juli von 18 Uhr bis 20:30 Uhr. Das findet statt im 5 vor 12, dein Feldcafé. Das findet man in der Georgenschweigstraße 26 in München. Das ist, müsste von der Postleitzahl München-Schwabing dann sein oder etwas nördlicher dann Freimann. Ja, und dort treffen sich Mitglieder der Initiative Grundeinkommen München und auch einfach Menschen, die dazu kommen möchten. Das ist eine offene Veranstaltung und ohne Anmeldung. Ja, dann die Gruppe BGE4U, die trifft sich am Donnerstag, den 19. Juli 18, zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr im Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Straße 80, Rückgebäude. Und auch da ist ein offenes Treffen. Der Raum, den sieht man dann, wenn man im Eingangsbereich des Eine-Welt-Hauses ist, da sieht man dann den Raum angeschlagen, wo sich die Gruppe trifft. Genau, und wenn Sie Termine haben, dann verkünden wir die gerne, die im Zusammenhang mit Grundeinkommen stehen oder verwandten Themen. Die können auch gern bundesweit oder international sein, denn wir werden nicht nur hier auf LoRa München gehört, sondern auch gleichzeitig kann man uns auf dem Internet hören und die Sendungen auch nachhören. Es wird viel gemacht, und von der Seite her ist auch die Bekanntgabe von Terminen aus anderen Regionen möglich und auch gut. Und Sie können uns einfach eine Mail schicken an radio@bgemuenchen.de. Genau. Und jetzt kommen wir langsam zum Ausklang. Bekommen wir schon die Hintergrundmusik und dann machen wir langsam einen Ausklang. So. Im Hintergrund hören wir jetzt die Musik Before I Sleep, und die Interpret heißt Muscatio Chat. Das ist schwierig auszusprechen, Entschuldigung. Sie hörten hier eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Und in der Redaktion waren diesmal Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und in Technik begleitete uns Felix Jakowitz. Wenn Sie Kommentare und Anregungen haben, können Sie uns gerne schicken an radio@bgemuenchen.de. Nochmal hören können Sie die Sendung oder weiter empfehlen. Zum einen mal als Wiederholung hier auf LoRa, auf DAB Plus, um 4 Uhr und um 13 Uhr am morgigen Tag. Und in Kürze bei uns auf der Homepage zu finden als Stream, dann www.grundeinkommen-münchen.de. Dort finden Sie dann die Sendung. Unsere kommende Sendung wird sein am 25. Juli, hier wie gewohnt um 19 bis 20 Uhr. Und jetzt hören Sie auf LoRa München um 20 Uhr eine Sendung des Instituts für sozial-ökologische Wirtschaft, ISW. Und da geht es wohl um Elektromobilität. Ja, vielen Dank für Ihr Zuhören. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.